Deutschlandfunk. Rock etc. Anfang der 80er haben sie den amerikanischen Alternative Rock mitbegründet. I think if you're a band now, you can say, well. Wenn man heute in einer Band spielt, kann man sich anhören, was zum Beispiel Nirvana oder Dinosaur Jr. gemacht haben. Es gibt eine Geschichte des Indie-Rock. Die gab es damals nicht. Man war entweder Aerosmith oder Journey oder etwas ganz anderes. Und wir waren etwas anderes. And we were something else. Im amerikanischen Underground gab es damals keine Rockstars. Even bands at the time that were counterculture, like the post-punk bands like Joy Division, Echo and the Bunnymen, even those bands had this. Viele der englischen Counterculture und auch Post-Punk-Bands aus der Zeit hatten ein bestimmtes Image, eine distanzierte Haltung. Das gab es bei uns so gut wie nicht. Wir waren einfach Musikfans, die selber Musik gemacht haben. Heute wollen sie ihr Publikum auf eine Reise mitnehmen. Ich habe früher als DJ beim Radio gearbeitet und ich habe keine Party- oder Tanzmusik gespielt. Ich wollte die Hörer auf eine psychedelische Reise mitnehmen. Wenn wir heute Platten aufnehmen, habe ich das gleiche Gefühl. Let's go on a trip. That's my feeling often when I make records, especially this one. Let's go on a trip. Gut ausbalanciert zwischen alt und neu. Die kalifornische Band The Dream Syndicate. Eine Sendung von Anke Behlert. Send the saint to the sinner. Give me some bread before my dinner. A pat of butter in the oven. Before the push comes through the shoving. I can see there's something changed. A little older, still the same. What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? I put some miles on. Put some miles on. A zigzag marathon. I put some miles on. From the last gig to the next show, I was beat and I was tired, but the AM radio was so inspired. I had to drive overnight to Kansas City by the harsh daylight. I stuck my head out to feel the breeze, and then I took a few of these. I put some miles on, put some miles on. After the break of dawn, put some miles on. Thank you. Dass Bands sich auflösen und ein paar Jahre später doch wieder gemeinsam auftreten, kann man in letzter Zeit häufiger beobachten. The Pixies, Sleater-Kinney, Bikini Kill oder Guns N' Roses sind nur ein paar Beispiele. Steve Wynn, Sänger und Songwriter von The Dream Syndicate, hatte eigentlich nicht die Absicht, seine Band wiederzubeleben. All those years in between. Über die Jahre wurde ich immer mal wieder gefragt, ob ich die Band wiedervereinige. Und es war nicht so, dass ich die anderen Leute oder unsere Musik nicht mochte. Aber ich hatte mit meinen eigenen Projekten zu tun und einfach keine Zeit dafür. 2012 war es dann aber doch soweit. Bei einem Festival in Spanien spielten The Dream Syndicate fast in Originalbesetzung ihr erstes Konzert nach 23 Jahren. The feeling from the very beginning was, we'll do one show and see how we like it. Das Motto war, wir spielen das Konzert und schauen mal, wie es läuft. Und es lief toll. Dann haben wir noch ein paar mehr Shows gespielt und nach einiger Zeit haben wir gedacht, okay, wir haben Spaß daran. Wir könnten ein Album aufnehmen. Und auch das hat funktioniert. Es waren alles kleine Schritte. Und mittlerweile gibt es uns schon länger als die erste Version der Band. Es fühlt sich jetzt auch nicht mehr wie eine Nostalgiegeschichte an, sondern wie etwas Eigenes. It no longer feels like a nostalgia band. We're just who we are now. Begonnen hat die Geschichte von The Dream Syndicate in den frühen 80er Jahren. Es war die Zeit, als Synthie-Pop und Electro-Wave die Charts eroberten und sich kaum jemand für Gitarrenmusik interessierte. In Los Angeles fanden sich eine Handvoll Bands zusammen, die eins gemeinsam hatten: sie mochten 60s Garage und Psychedelic Rock. In ihren eigenen Songs kombinierten sie Vokalharmonien und klingelnde Gitarren mit der Energie des Punkrock. Neben The Dream Syndicate gab es da zum Beispiel The Long Riders. Well, it seems I sound like the rest. We're trying hard not to be too depressed. Once they take everything I've left, so easy. So if you're dreaming, I hope that you do. Wish for the best and hope that it comes true. Who knows what you'll leave when you're through. I had a dream last night. Everybody's laughing and everything was alright. Still some hope in sight. That was last night. Rain Parade. You may say nothing has. You proclaim your sadness past. You believe it's all behind. You can see what she's done to your mind. Und The Bangs, die später als The Bangles weltbekannt wurden. Sie alle waren Teil des sogenannten Paisley Underground. Neben gemeinsamen Konzerten gab es zwischen den Paisley Underground Bands auch immer wieder gemeinsame Projekte und natürlich Partys, erzählt Steve Wynn. Chris's old band, Chris Kakavas's old band Green on Red, they would host a barbecue every Sunday. Die Leute von der Band Green on Red haben jeden Sonntag ein Barbecue veranstaltet. Sie haben alle zusammen in einem Haus in East Hollywood gewohnt und Bier und Essen gekauft. Jeder konnte vorbeikommen. Die ganze Szene hat sich dort regelmäßig getroffen und wir haben bis zum nächsten Morgen gegessen, getrunken und Gitarre gespielt. Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen an diese Zeit. Those are the biggest things that stand out. Change my mind, 'cause ever since that time I told you. then I'd probably change my mind. 'Cause ever since that time I told you it's so, something gets my eye and I don't let it go. And then stories and words, yellow hair and gone, 'cause that's what you always say. Gegründet hat Steve Wynn The Dream Syndicate zusammen mit Carl Precoda an der Gitarre, Dennis Duck am Schlagzeug und Kendra Smith, die Bass spielte und sang. Anfang 82 spielten sie ihr erstes Konzert und nahmen eine EP auf. Bald waren sie in der lokalen Szene bekannt für ihre langen, in Feedback getränkten Improvisationen. Inspiriert vom Sound von The Velvet Underground nahm das Quartett sein erstes Album The Days of Wine and Roses auf. It was made in 3 days, so 3 days of my life that defined my entire life. Wir haben das Album in nur 3 Tagen aufgenommen, aber diese paar Tage haben mein ganzes Leben geprägt. Wir haben von Mitternacht bis 8 Uhr morgens am Album gearbeitet und sind dann zu unseren anderen Jobs gegangen. Das soll nicht arrogant klingen, aber wir wussten damals schon, dass es ein sehr gutes Album wird. Wir waren Fans der Stooges und von The Gun Club, The Only Ones und so weiter. Und wir waren uns sicher, dass unser Album nun auch Teil dieser musikalischen Familie ist. Das hat sich super angefühlt. Dieses Gefühl war absolut richtig. The Days of Wine and Roses strotzt vor Energie und klingt zeitlos, wie die Platten, von denen das Album inspiriert ist. Angetrieben werden die Songs von einem druckvollen Schlagzeug, während sich sägende Gitarrensoli durch die Drone-Feedback-Ausschweifungen schneiden. Psychedelischer Blues in Punkrock-Geschwindigkeit, dazu die mal ironisch-nostalgischen, mal schnöselig coolen Texte eines 22-jährigen Steve Wynn. When I woke up, I was lost with only one way to go. When you smile, I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two. It's not fair to put you against all of the years behind, 'cause history kinda pales when it and you are aligned. When you Sie hören Rock etc. mit einem Porträt der kalifornischen Band The Dream Syndicate. Für eine Weile sah es so aus, als könnte ihnen der Durchbruch zum Mainstream gelingen. Sie gingen mit R.E.M. und U2 auf Tour. Ihr zweites Album Medicine Show erschien beim Major-Label A&M Records. 5 Monate verbrachten sie dafür mit Produzent Sandy Pearlman im Studio, der vorher bei Blue Oyster Cult an den Reglern saß. Medicine Show geht in eine völlig andere Richtung als ihr Debüt. Roots Rock à la Neil Young und Tom Petty klingt durch. Zusätzliche Keyboards wirken eher wie ein Fremdkörper als eine Bereicherung. Fans der ersten Stunde warfen der Band Ausverkauf vor, aber tatsächlich blieb der erhoffte kommerzielle Erfolg aus und A&M ließ sie wieder fallen. Ernüchtert von der Erfahrung mit einem Major-Label pausierte die Band zeitweise. Nach einigen personellen Änderungen nahmen The Dream Syndicate zwei weitere Alben auf und tourten in Europa und den USA. Der straightere Rocksound verhalf ihnen aber auch nicht zum Durchbruch und 1989 löste sich die Band schließlich auf. With us, it stopped being fun at that point, so we stopped. It was the end of a 5-month tour. Wir hatten keinen Spaß mehr daran. Wir waren gerade zurück von einer 5-monatigen Tour und ziemlich fertig. Es gab keinen Streit oder so. Wir wollten einfach alle etwas anderes machen. Ich war damals 28 und mein ganzes Erwachsenenleben in dieser Band. Es war Zeit für etwas Neues und ich bin sehr froh, dass wir das so entschieden haben. Sonst hätte ich meine Frau nicht kennengelernt und tolle Projekte wie Gutterball nicht machen können. A lot of things wouldn't have happened, so it was a really good way to learn, to experiment, to try different things, to not just do one thing my whole life. Gutterball war eine Art Indie-Supergroup, bestehend aus Mitgliedern von anderen Paisley-Bands wie The Long Riders. Seit 2012 spielt Steve Wynn wieder mit The Dream Syndicate. Wenn zwischen Auflösung und Wiedervereinigung so viele Jahre liegen, läuft man als Band leicht Gefahr, nur als Kopie von damals gesehen zu werden. Und natürlich kann so eine Neuauflage auch einfach nur oberpeinlich sein. Man denke nur an einen bierbäuchigen und stimmlich eher schwach aufgestellten Axl Rose. The Dream Syndicate haben diese Fallstricke vermieden. Auf ihrem 2017er Album How Did I Find Myself Here schaffen sie es, den wilden Spirit ihres Debüts wiederzubeleben und finden die richtige Balance zwischen altem Sound und neuen Einflüssen. Destructible, capable of Die neue Platte These Times ist maßgeblich von J. Dilla und seinem Album Donuts beeinflusst, erzählt Steve Wynn. The Dream Syndicate sind aber nicht zum Hip-Hop gewechselt, es ist eher die Herangehensweise. It's just a guy creating a soundtrack, a mixtape, a world through records he loved. Donuts nimmt dich mit in die Welt von Dilla. Er hat Stücke, die er mochte, auseinandergenommen, gesampelt und zu einem Mixtape zusammengebaut, um damit seine Gefühle auszudrücken. Er war zu der Zeit ja schon sehr krank und ist bald darauf gestorben. Das Album ist wie ein langer Tagtraum. Das ist für mich psychedelische Musik, genau wie John Coltrane, Bob Dylan oder Spiritualized. These Times funktioniert für mich genauso. Wir benutzen nur keine Samples, sondern unsere eigene Musik. Where you take the listener on a journey, but instead of using other people's music, we use our own. Psychedelische Country- und West-Coast-Vibes verbreiten auf These Times eine entspannte Atmosphäre. Gitarrenschleifen durchziehen die Songs, die ausgedehnten Piano- und Synthi-Flächen von Chris Kekeves laden zum Tagträumen ein. Die Texte allerdings sind viel weniger träumerisch. Steve Wynn beschäftigt sich mit den Problemen unserer Zeit. Ängste, Hoffnungslosigkeit, Leugnung von Tatsachen, ständige Ablenkung. Der Song Blacklight ist dafür ein gutes Beispiel. Being in a world where what is black is white and what is white is black, the things are no longer... Wir leben in einer Welt, wo schwarz weiß ist und weiß schwarz. Ich male auch viel und benutze in letzter Zeit dazu Schwarzlicht. Wenn man sich ein Bild im normalen Licht anschaut, sieht es völlig anders aus, als wenn man Schwarzlicht anschaltet. So ähnlich ist die Welt auch gerade, finde ich. And that's kind of the way I think the world is right now. Against the night, colors clear Am Anfang haben The Dream Syndicate mit ihrem rauen Psychedelic Rock nur ein kleines Publikum erreicht. Aber ihr Einfluss auf Bands wie Wilco oder Yola Tengo ist nicht zu überhören und die Zahl der Fans kontinuierlich gewachsen. Wie damals versuchen sie auch heute gar nicht erst irgendwie zeitgenössisch zu klingen, tauchen lieber tiefer in ihr eigenes musikalisches Universum und tun das, was sie am besten können: Songs schreiben, die einen erst ein bisschen und dann immer stärker in ihren Bann ziehen. Das war Rock etc. Gut ausbalanciert zwischen alt und neu. Die kalifornische Band The Dream Syndicate. Eine Sendung von Anke Behlert. Tell me what would you be doing if you were doing what you're doing? Are you afraid of the mess that would be left behind? Are you a shark? Scenery with random sensibility. Give me distraction, get me in on the action. I'm here and I'm embracing the code. Just as I thought, you want a second shot.